meinen Jesum wieder. Gib mir meinen Jesum wieder. Seht, was fällt dem Erdal lohn, wir euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Seht das Geld, dem Erdal lohn. Seht, was fällt dem Erdal lohn, wir euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Meinen Jesum wieder.